Dieser Beat geht 6 Minuten, ich weiß nicht, ob ich das durchhalt. Yeah, ich seh draußen eine ganz in schwarz gekleidete Gestalt. Und sie macht mir Angst, denn sie guckt mich böse an. Ich glaub, er kommt rein und dann klatscht er mich gegen die Wand. Ich trinke Trender Joe schon seit Tagen, 9 Liter Intus ohne nachzufragen. Das ist der Freestyle-Beat für die Atzen. Ich glaube, die haben Glatzen. Ich wusste nicht, was sich auf Atzen reimt. Dies Glatzen, das war gar nicht wirklich geschleimt. Ich gucke auf mein Handy und seh, wie spät es ist. Da seh ich eine schlimme Botschaft, die schrecklich ist. Aldi macht gleich zu, ich brauche noch etwas Kekse. Dann bin ich zufrieden mit den Späßen. Vor dem Fernseher schlaf ich ein. Wenn ich aufstehe, merke ich, der Fernseher ist ein Schwein. Denn er hat die Hotdog-Soße auf dem Boden verteilt. Ich muss es wegwischen und das regt mich stark auf, yeah. Und ich glaube, Stefan will auch noch etwas auf diesem schlechten Gammelbeat bringen. Nein. Okay, das war die Antwort von ihm. Ich versteh ihn, ich hab selber keine Lust. Denn dieser Track bringt nur starke Frust. Übers Land, lass mich nen Toast mit Salami essen und den Nudelsalat auffressen. Mit der Gabel in der Hand fang ich an zu schlingen und über meinen Schatten zu springen. Alle Leute, die ich kenne, sind auf dem Schützenfest. Ich bin ganz alleine bei mir zu Hause, weil mich keiner mag. Obwohl ich gar nicht zu Hause bin, denn ich bin bei Stefan. Yeah, der Beat ist scheiße und sinnlos. Ich glaube, ich werde diese Erinnerung nicht mehr los. XP013 steht auf dem PC vor mir. Ich hab keine Lust mehr, das sage ich zu dir. Ja, ich mein dich, mein Freund, das kannst du gerne glauben. Wenn nicht, dann frag doch die Tauben. Nein, ich dachte schon. Oh, vielleicht war das ja auch nur Bernd das Brot. Okay, der ist bestimmt ganz cool. 180 Grad gebacken, goldbraun. Oh ja, wie cool. Ich mag ihn sehr. Und ich verbring mit ihm mein Urlaub. Auf einer Insel. Voller Sauerkraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Kraut, Braut, Braut, Braut, Kraut, Sauerkraut, Braut, Brautstrauß, hier, Bauer sucht Frau, oh yeah, aha, das ist ziemlich sinnlos. Dambidubi, dabidubi, du, ich schlaf im Moos. Ich sitz hier auf nem Stuhl, der ziemlich laut quietscht. Wenn ich mich nach hinten lehne, werd ich umfallen. Das ist irgendwie alles keine Sprache, aber es wird uns nicht umbringen. Dambididam, dambididam, duididididam. Nein, ich mache noch weiter, denn das Wetter bleibt die nächsten Tage noch heiter. Keine Wolke am Himmel zu sehen, denn wären sie da, könnten sie gleich wieder gehen. Denn ich hab keine Lust auf schlechtes Wetter. Ich will draußen sitzen, das ist lecker. Das regt den Appetit an, dann hab ich mehr Hunger und kann mein Toast aufessen. Stefan hat sich grad ein Toast gemacht,